Ein spezieller Code, den Petrosino mit Verantwortlichen in Italien vereinbart hatte, damit diese die New Yorker Polizei über Verbrecher auf dem Weg nach Amerika informieren konnten, kam niemals zum Einsatz. Aber wieso? Wer hatte den Befehl gegeben, Vacris Erfolg zunichte zu machen? Alle Hinweise deuteten aufs Rathaus. Die Führungszeugnisse wurden auf Befehl von Bürgermeister McLaren unter Verschluss gehalten, klagte die Zeitschrift New Outlook an. Die Affäre schien zu belegen, was Bingham und Petrosino schon vor dessen Fahrt nach Palermo beschworen hatten, dass Kriminelle, einschließlich solche der Black Hand, von hochrangigen Mitgliedern der Stadtverwaltung gedeckt wurden. Die Vertuschung gab diesen fremdländischen Desperados zusätzliches Vertrauen in die Macht amerikanischer Politiker, sie zu beschützen. Es gibt, wie Salvatore Lagumina angemerkt hat, noch eine weitere mögliche Erklärung. General Bingham hatte den Kampf gegen die Black Hand angeführt und grünes Licht für Vacris Reise gegeben. Jeder sich daraus ergebende Erfolg wäre also ihm zugeschrieben worden. Hätte McClellan, der Bingham nach öffentlichem Machtkampf rausgeworfen hatte, gleich darauf das von diesem angeleierte Projekt abgeschlossen, hätte das Bingham gewaltigen Rückenwind beschert. McClellans Gründe für den Rauswurf wären fragwürdig geworden. Womöglich hätte es Bingham sogar eine gute Ausgangsposition für die Kandidatur um ein höheres Amt verschafft. Zum Beispiel das des Bürgermeisters. Es gab also hervorragende taktische Gründe, Vacris und Petrosinos Ergebnisse zu begraben. Unabhängig davon, welche Theorie zutrifft, es war eine peinliche Geschichte. Petrosino war in Erfüllung des Auftrags gestorben, dessen Ergebnisse nun in einem Aktenschrank im Polizeipräsidium vergammelten. Verbrechern war die Freiheit geschenkt worden. Welcher der beiden Theorien man auch glaubt, schrieb Lagumina. McClellan wird dadurch eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit überführt und hat mehr als jeder andere die Verantwortung für das grausige Blutbad zu tragen, das diese ausländischen Gesetzlosen in der Folge anrichteten. Trotz der überzogenen Formulierung lässt sich dagegen nur schwerlich etwas vorbringen. In den ersten 16,5 Monaten nach Petrosinos Tod kamen 100 Italiener gewaltsam ums Leben. Viele dieser Morde standen in unmittelbarer Verbindung zur Black Hand, darunter 15 Tote aus vom Bund gelegten Bränden und 2 entführte Kinder, die ermordet wurden, weil ihre Eltern das Lösegeld nicht aufbringen konnten. Viele dieser Tode hätten sich verhindern lassen. Im selben Zeitraum fiel die Verurteilungsrate für Verbrechen der Black Hand auf unter 10%. 1910 schrieb eine neue Interessengruppe namens Italo-Amerikanische Bürgerliga einen Brief an John Perry Mitchell, den idealistischen abgehobenen Politiker, der als kommissarischer Bürgermeister diente, nachdem das eigentliche Stadtoberhaupt bei einem Attentat angeschossen worden war. Der Brief handelte vom Erfolg des Italian Squad und beklagte die Welle der Gewalt und des nicht abreißenden Terrors nach Petrosinos Tod. Wie ganz und gar ungerecht dieser Zustand ist, ist ihnen gewiss bewusst, hieß es darin. Die League wollte aus einer großen, staatsbürgerlich untätigen Masse von einer 500.000 Italienern einen aktiven, organischen Teil des städtischen Lebens machen. Dafür mussten sie jedoch zuerst von der Unterdrückung durch den Bund befreit werden. Die Liga wollte Taten sehen. Mitchell ignorierte den Appell, genau wie der Bürgermeister nach seiner Genesung. Am 17. November wurde das Italian Squad aufgelöst. Petrosinos Lebenswerk war bereits dabei, in Vergessenheit zu geraten.